Und wie wir alle wissen, sind Vögel die erfolgreichsten Wirbeltiere überhaupt. Manche Schätzungen zufolge verteilen sie sich mit erstaunlichen 18.000 Arten praktisch über den gesamten Planeten. Außerdem pflegen Vögel bis heute innerhalb und außerhalb der Tropen eine unglaublich enge Beziehung zu samenproduzierenden Pflanzen. Die tropischen Wälder beherbergen heute eine riesige Vielfalt verschiedener Vögel. Von den fantastischen Laubenvögeln Australiens und Papua-Neuguineas, die sich im Wald eine Bühne schaffen, um für potenzielle Partnerinnen zu tanzen und herumzustolzieren, bis zur Harpie im Amazonasbecken, einem der größten Adler der Welt, der in den Baumkronen die Affengemeinschaften in Angst und Schrecken versetzt. Überall auf der Welt bieten die tropischen Wälder mit nackt wie mit bedeckt Samen bis heute eine grüne Heimat für eine riesengroße Vielfalt lebender Dinosaurier. Ob nun in der Jura- oder Kreidezeit eine Koevolution von Dinosauriern mit nackt oder bedeckt Samen stattfand, heute spielen Vögel sicher mit die wichtigste Rolle, wenn es darum geht, die Bestände der Blütenpflanzen am Leben zu erhalten und die Welt weiter funktionieren zu lassen. Pflanzen sprechen aktiv die Farbwahrnehmung der Vögel an. Sie produzieren leuchtend bunte Früchte, sodass die Flugtiere ihre Samen fressen und mit ihrem großen Aktionsradius die Pflanzennachkommen zu neuen Horizonten tragen. In den Tropen sind Vögel für die Ausbreitung der Samen so wichtig, dass kaum ein Ökosystem ohne sie gesund bleiben könnte. Immer und immer wieder stellen Biologen fest, dass Vögel die Fortpflanzung und die genetische Vielfalt der Baumbestände gewährleisten, von den tropischen Bergwäldern in den Anden bis hin zu den immergrünen Regenwäldern im Flachland des Amazonasbeckens und von den trockenen, immergrünen Wäldern in Indien bis zu den tropischen Wäldern auf den Pazifikinseln. Und nicht nur das. Wie man außerdem nachweisen konnte, gehören Vögel zu den wichtigsten Triebkräften, wenn beeinträchtigte tropische Wälder sich erholen. Moderne Landwirtschaft, Viehzucht und Infrastruktur sorgen nicht nur für eine dramatische Entwaldung. Vielmehr stellen solche Eingriffe dadurch, dass die dort lebenden Vögel gestört werden, auch eine große Gefahr für einen Neuanfang dar. Wahrscheinlich pflegten auch die Dinosaurier, die keine Vögel waren, eine enge Beziehung zu den Lebensgemeinschaften der Pflanzen und Wälder, die sich auf der immer stärker zerstückelten tropischen Oberfläche von Gondwana dynamisch veränderte. Für ihre Nachkommen gilt das mit Sicherheit bis heute. Aber so spektakulär die Dinosaurier auch waren, sie sind nicht die einzige wichtige Tiergruppe, die von Wäldern gebeutelt wurde und sich dagegen zur Wehr setzten. Als nächstes wenden wir uns einer anderen wichtigen Kategorie tierischer Lebewesen zu, die über eine tief verwurzelte, symbiontische Beziehung zu tropischen Wäldern verfügt. Und vielleicht stehen uns diese Tiere ein wenig näher.